Geh. Reisende nach Amsterdam mit Flug HBM373, kommen Sie bitte zum Flugsteig 13. Reisende nach Amsterdam mit HBM373, kommen Sie bitte zum Flugsteig 13. Herr de Vries, gebucht auf den Flug HBM373 nach Amsterdam, kommen Sie bitte erst zum HBM-Schalter 24 in Halle A. Herr de Vries, bitte zum HBM-Schalter 24 in Halle A.